So, Kenners, jetzt wird ihr nicht mehr im Gang gerannt, ihr müsst alle raus auf den Hof und dann würde ich sagen, geht hier die große Pause los, ne? Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, große Pause mit der Pausenaufsicht, mit Nils und Felix. Sehr gut, so, wir haben es schön gegenseitig vorgestellt, das hat schon mal funktioniert. Ja. Wir haben heute ein ganz schönes Thema für uns. Nils, erzähl mir doch, was das Thema von heute ist. Wie die meisten von uns waren ja auch wir mal ein bisschen jünger. Man könnte sagen, dass wir Kinder waren oder zumindest schon mal welche gesehen haben. Sagt der, der bis letztes Jahr 18 war. Bis vorletztes. Spielt keine Rolle. Ja. Auf jeden Fall wollen wir heute ein bisschen über unsere eigenen Erlebnisse als Kinder berichten und dadurch, dass wir ja als Lehrer auch einige Praktikas haben, in denen man ab und zu mal ein Kind sieht, dachten wir uns, dass so dann, wenn man sich nicht die ganze Zeit im Praktikum im Klo einschließt, dachten wir, dass wir da auch so ein bisschen unsere Praktikumserlebnisse so mit Kindern so ein bisschen wiedergeben. Deswegen freue ich mich auch ganz besonders auf diese Folge, denn ich glaube, das wird diesmal auch ein bisschen putzig, weil Kinder auch manchmal putzig sind, manchmal ein bisschen absurd, weil Kinder eigenartige Dinge tun. Hm. Aber generell, wir haben viel vorbereitet. Felix hat wirklich sehr viel vorbereitet. Also, das, ja, das ist großartig. Verdammt, das muss ich rausschneiden. Ja, gut. Fang mal an. Du hast ja 3, 4, 5 Punkte mehr als ich. Ja, und zwar die erste Geschichte, die ich habe, ist von einem, ich habe mal einen Jungen im Praktikum kennengelernt, nennen wir ihn mal Max. Und Max hatte bei einer Aufgabe Verständnisschwierigkeiten. Und also die Aufgabe war ziemlich simpel. Es war eine Art Kreuzworträtsel. Wir hatten alle Worte nur 4 Buchstaben. Das waren immer so Worte wie, ich glaube, Nase war dabei, Kopf und Haar und solche Sachen. Also nicht das Haar der Buchstabe, sondern das Haar am Kopf. So. Und dann war aber immer beschrieben, ne, wie beim Kreuzworträtsel war ein Satz beschrieben, das und das soll da stehen. Mhm. Und dann wird das da eingetragen. So, Max hat es aber nicht so ganz verstanden. Max hat einfach die erste Beschreibung genommen. Und das war irgendwie mit diesem, das ist in deiner Nase, damit kannst du riechen, war die Beschreibung, irgendwie so. Und dann hat er halt in jede der Zeilen, weil das ja immer 4 Buchstaben waren, immer Nase reingeschrieben. Und dann hat er sich gemeldet. Ja, Felix, ist das so richtig? Ich habe mir das dann angeguckt, so, nee. Also, Max, hast du dir die Aufgabe richtig angeguckt? Also, nein. Ich habe mir die Aufgabe nicht durchgelesen. So, ja gut, okay. Also, komm, wir lesen mal zusammen. So, dann haben wir es nochmal gelesen. Und dann, ach so, okay, ja, dann musst du andere Worte eintragen, ne? Dann radiert er das weg. Ungünstigerweise hatte er natürlich nicht mit Bleistift geschrieben, sondern mit Buntstift. Und dann hat er versucht, diesen Buntstift wegzuradieren. Dabei ist das Blatt ungefähr halb verschwunden. Und jedenfalls hat er weitergearbeitet, ich bin weiter rumgegangen, mit anderen Kindern gesprochen. Dann kam ich wieder, dann hat er, in der ersten Zeile stand wieder Nase, das war aber auch richtig. Und dann in der zweiten Zeile stand Kopf, das war auch richtig. Und in allen anderen Zeilen darunter stand Nase, weil er es einfach nicht verstanden hat, dass man alle Aufgaben lesen muss. Er hat sie einfach dann Nase da so gelassen. Und dann fängt er wieder an, mit seinem Radiergummi das Blatt halt wegzuradieren. So, und das ging dann ungefähr noch 5 Mal so. Bis er es fertig hatte. Ja. Und irgendwie so beim 4. Mal habe ich auch gesagt, pass auf, Max, du bist auch so eine Nase. Und die Lehrerin hat das gehört und musste mega lachen, weil die das auch schon mitbekommen hatte. Ja, Max war auch der Junge, der etwas irritiert über meinen Namen war. Ich habe mich nämlich am ersten Schultag bei den Kindern, das war eine 2. Klasse übrigens, habe ich mich als Felix vorgestellt. Und nicht mit meinem Nachnamen. Und die Klassenlehrerin war in der Stunde aber nicht da, in der ich mich vorgestellt hatte. Und wenn sie von mir geredet hat, hat sie aber immer gesagt, Herr Barthelmes. So, und nicht Felix. Und dann hat sie halt einmal, hat sie gesagt, ja, liebe Kinder, wenn ihr eine Frage habt bei der Aufgabe, dann könnt ihr auch Herrn Barthelmes fragen. Und dann sagt Max, wer ist das? Den kenne ich nicht. Und dann sagt die Lehrerin so auf mich, ja, der mit dem ihr immer redet hier, die ganze Zeit. Ach so, ja, okay. Ja, das war die Geschichte von Max. Ja. Was kannst du mir anbieten? Du hast mir doch heute aus dem Sportunterricht lustige Sachen erzählt. Ja, genau. Also ich habe ja momentan Praktikum und heute war wirklich ein ziemlich, ziemlich aufregender Tag, denn die Lehrerin war krank und ich konnte selbst eine Sportstunde gestalten. Dass du kein Sportlehrer bist. Genau. Da habe ich mir wirklich auch 5 Minuten lang Gedanken gemacht, weil mehr Zeit war fast nicht. Und es war kritisch. Also alle haben überlebt, erstmal. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Da war ich schon froh. Also in der Stunde, die ich davor mitgemacht habe, gab es 4 Verletzte bei 40 Kindern. Was war das Fach? Religion? Nein, auch Sport. War der Sportstunde davor. Achso. Echt jetzt? Ja. Also das war natürlich keine schlimme Verletzung, aber einer hat Genickbruch. Ist auf den Kopf gefallen, die andere ist in so einem Ring gestolpert und hat sich da auf dem Bauch wehgetan. Wie alt waren die? Grundschule, 1., 2. Klasse so. Okay. Die eine hatte irgendwie dann noch ein blaues Auge. Ich weiß nicht so ganz, wie sie das geschafft hat, weil es eigentlich keinen Körperkontakt zu den anderen Kindern gab, aber irgendwie hat sie sich das Auge verletzt. Vielleicht ist sie gegen die Wand gelaufen. Weiß ich nicht so richtig. Und ich glaube, einer hat einfach kollektiv mitgeheult. Das war halt irgendwie so. Nee, aber in der Sportstunde, die ich dann gemacht habe, es gab ein Kind, es war ein bisschen anstrengend. Also das ist schon, als ich heute Morgen in die Schule reingekommen bin, ist mir das heulend entgegengekommen und ist aus der Schule rausgerannt, hat mit Tränen in den Augen, Mama, Mama, wo bist du? Hat zu dir Mama gesagt? Nee. Er ist halt aus der Schule wieder rausgerannt, weil es wieder zu seiner Mutter wollte. Ist ein netter Schulanstieg, muss ich mal so sagen. Und dann im Sportunterricht haben wir am Ende Fänger gespielt. Er hat vorhin immer Fanger gesagt und dafür habe ich ihn ausgelacht, weil niemand Fanger sagt. Ich werde, glaube ich, auch zukünftig nur noch Fanger sagen. Nein, wir haben so eine Art Fanger gespielt und 4 Runden, muss man dazu sagen. Bei mir hieß das Ticken oder Ticker. Ja, bei dir, du tickst an die richtig. Ja, auf jeden Fall gab es immer zwei Fänger und dann halt der Rest, der wegläuft. Und die erste Runde habe ich 2 Leute ausgewählt und er wollte unbedingt Fanger sein und ist es natürlich nicht geworden, weil ich das nicht so richtig wahrgenommen habe und ist komplett ausgerastet. Er hat geheult, er ist rausgegangen, weil er super wütend war, dass er kein Fänger war, weil er auch so, ja, der andere, der war schon 30 Mal Fänger und ich noch nie. Und das kannst du ja auch wissen. Genau, das kann ich halt wissen. Ne? Und ich habe aber erstmal durchgezogen. Ich dachte mir so, ja gut, lass ihn jetzt erstmal heulen. Wenn er nicht mitmachen will, macht er nicht mit. Und es ging halt los, dann war die erste Runde irgendwann zu Ende, dann die 2. Runde. Dachte ich mir so, gut, guter Wille, ne? Gibst ihm mal die Chance, dass er Fänger ist, war ja auch überglücklich. Das Problem ist nur, sagen wir mal, er übertreibt gern, so was den Körperkontakt angeht. Und ein Schüler, er ist praktisch frontal in voller Geschwindigkeit einfach in einen Schüler reingelaufen. Was? Ja. Das war schon nicht so ganz geil. Und dann hat er noch einen zweiten so ein bisschen auf den Kopf gehauen. Ja, kann man sagen, was er also schon verhaltensauffällig. Ja, schon. Ja. Auch das definitiv. Mhm. Und dann war er fertig. Ich habe die nächste Runde ausgewählt, habe wieder 2 Leute ausgewählt und dann ging es schon wieder los. Da hat er schon wieder komplett ist er ausgetickt und hat rumgeheult, weil er meinte so, ja, der war schon 30 Mal Fänger und ich war noch nie. Und ich so, hä, du warst doch gerade Fänger. Und er so, nee, ja, schon, aber er war schon so oft Fänger und ich noch nie. Und dann ist er schon wieder rausgegangen. Also das war mir dann aber auch, weiß ich nicht, da kann man, glaube ich, auch nicht so viel machen. Wenn er heulen will, dann soll er heulen. Ich habe dann aber auch noch nach dem Sportunterricht versucht, mit ihm nochmal kurz zu sprechen, weil er sowohl vor als auch nach dem Sportunterricht davon überzeugt war, dass ihn ein anderes Kind ernsthaft umbringen möchte. Mit Vorsicht zu genießen, aber okay. War natürlich nicht so. Die haben ganz normal gespielt und sich, wie das halt Jungen machen, so ein bisschen gerauft und gerangelt. Aber er nimmt das immer so zu ernst. So wie wir das auch immer machen. Genau, wie so wir feiern gehen. Wie wir es auf dem Campusgelände auch immer machen. Und dann habe ich so mit ihm gesprochen und er hat so gesagt, aber die älteren Erstklässler dürfen die jüngeren Erstklässler ja noch gar nicht so doll ärgern und ich bin ja noch gar nicht so lange hier, also der darf das nicht so. Und das ist schwierig als Praktikant auch oder als Lehrer, dass man da ernst bleibt. Weil ich dann sowas gesagt habe wie, ja, auf jeden Fall, ich finde das auch ganz schlimm, dass die älteren Erstklässler die jüngeren ärgern. Und dann habe ich so im Nachhinein bemerkt, gut, dass du nicht so richtig gelacht hast. Weil, das ist nicht so ganz gut. Aber ich denke, ich habe die Situation gut gehandelt. Also der war dann auch wieder grundzufrieden. Ist vielleicht auch ein bisschen zu nah am Wasser gebaut, der Junge, weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall ein ziemliches Ereignis, muss ich sagen. Also, ja. Ja, ich habe auch noch eine Geschichte jetzt ein paar Geschichten aus dem letzten Praktikum. Jetzt im Frühjahr habe ich eins gemacht. Und ich bin am ersten Tag in den Raum reingekommen. Nach 10 Minuten, es waren schon ein paar Kinder so im Raum. Die Klassenlehrerin war noch nicht da. Warum lachst du? Mir ist gerade was eingefallen. Achso, okay. Wir sind schon ein paar Kinder, waren schon drin. Ich saß da so. Plötzlich kommt ein anderes Kind rein. Alle anderen rufen dem Kind zu: Kevin, hau ab! Und ich dachte so: Ja, gut, das ist ja ein netter Umgangston hier. Und Kevin ist offensichtlich nicht so beliebt gewesen in der Klasse. Aber die Klasse hat es auch mit Beleidigungen quasi ganz gut aufgestellt. Auch einmal. Also das ist ja oft so in der Grundschule, dass dann nach der Pause das Geheul groß ist von wegen, ja, der hat mich geärgert und da hat mich einer gehauen und so. Das muss dann erstmal besprochen werden, denn Störungen haben immer Vorrang. Und dann hat ein Mädchen, das war ein bisschen korpulenter und wurde in der Pause gemobbt von den anderen Kindern und meldet sich. Und das war so ein Moment, wo man sich als Praktikant echt zusammenreißen muss, dass man nicht loslacht. Weil die sagt dann, ja, also, die haben mich geärgert und die haben gesagt, die haben zu mir, du fettes Walross, gesagt. Und ich dachte so, ey, Walross ist halt eigentlich schon wieder eine witzige Beleidigung, wenn ich es mir so überlege. Und dann haben die auch noch gesagt, ja, und wenn ich, die haben zu mir gesagt, wenn ich mich bewege, dann bebt die Erde. Über so einem Erdbeben. Oh, ich dachte, ey, ganz schön kreativ, die Beleidigung. Also ich meine, Kevin, hau ab war ja noch einfach. Aber ja. dann so eine Beleidigung, das fand ich schon... Also aber da muss man natürlich dann auch als geschulte Pädagoge sagen, dass das trotzdem eine Beleidigung bleibt. Ja, natürlich. Auch, also das kann ich jetzt ja nicht gutheißen. Nachdem man sich zusammengerissen hat. Natürlich, das kann man nicht gutheißen. Aber so, ich denke so, früher hatten wir irgendwie nicht so coole Beleidigungen. Das war immer so, du... Doofmann, das war schon irgendwie eine Beleidigung, ja. Das finde ich irgendwie gar nicht mal so schlimm. Da war der Elternbrief dann praktisch schon geschrieben. Schon vorprogrammiert. Ja. Da fällt mir auch so ein bisschen ein, ich habe so einen Schüler, der ist in der ersten Klasse und der im Schreiben ist er sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also für den Ersten ist er top. Aber was das Mathematische angeht, da fehlt ihm ein bisschen die Motivation. Bei jeder Aufgabe ist es so, wenn man ihm sagt, ja, komm, jetzt mach mal ein bisschen Mathe, du hast das lange nicht mehr gemacht. Oh nee, Mathe kann ich nicht. Und dann öffnet er das Arbeitsheft und fängt die Aufgabe an und dann geht das los. Nies, was muss ich hier machen? Ich verstehe das nicht. Und dann erklärt man ihm die Aufgabe. Nee, das ist so schwer. Das ist wirklich, das kann ich nicht. Dabei war das so eine Aufgabe wie Zahlenstrahl ausfüllen. Bis 10. Und das haben sie schon dutzende Male gemacht. Ja. Aber nee, Das ist zu schwer. Das, kapituliert er das, direkt. Ja, das weiß ich nicht. Da fehlt ihm so ein bisschen der Biss irgendwie. Das muss er ein bisschen noch ranklotzen. Das, ja. Aber was mir auch, was mir gerade. War das jetzt die Geschichte? Ja. Ach so. Was mir gerade noch so eingefallen ist, im Studium, gerade in der Deutschvorlesung haben wir das gelernt, ist der olfaktorische Faktor, also der, der Geruchsfaktor im Klassenzimmer, ist, das haben die Dozenten immer gesagt, ist nicht zu unterschätzen. Und ich muss sagen, jetzt im Praktikum ist mir das tatsächlich aufgefallen, weil, also Kinder haben das vielleicht noch nicht so richtig mit den Manieren oder so, aber es ist mir in dieser Schule schon mimmers passiert, dass einfach einer pupst. Und du sitzt dann so da und denkst du so, ui, ui, ui. Was hat der denn gegessen? Aber du kannst natürlich auch nicht so richtig sagen, weil du kannst ja nicht mitten im Unterricht sagen, oh, du. Du warst es. Ich weiß genau, dass du das warst. Dir Wicht ist der entwischen. Nee, also da müsst ihr, das ist wirklich schon ein bisschen kritisch. Aber ich dachte, du meinst jetzt von wegen geruchsmäßig. Ich finde, Grundschulen haben immer so einen komischen Eingeruch. Die riechen alle gleich. Ja, finde ich nicht so. Doch, ich gehe regelmäßig an Grundschulen und rieche da. Nein, aber wirklich, im Praktikum, man kommt in die Schulgebäude und es kommt gleich so ein Duft. Ich weiß nicht, was das ist. Ob Kinder alle so riechen, ich weiß es nicht. Aber es ist so ein Geruch und der ist überall. Es ist unglaublich. Ist so nicht so super angenehm, aber man hält es aus. Ja, weiß ich. Kann ich jetzt nicht so richtig bestätigen. Meine Schule, in der ich bin, riecht normal. Aber was ich auch, solange es nicht nach Rauch riecht, auch ein bisschen, das heißt, auch ein bisschen witzig finde, bei Kindern, gerade auch in der ersten Klasse, die, wie gesagt, die haben es ja noch nicht so mit den Manieren. Und im Gegensatz zu uns. Ja, da ist auch dieser Faktor mit dem Duzen und dem Siezen. Also, sie nennen die Lehrerin natürlich beim Nachnamen. Das ist klar. Aber das Witzige ist, sie sagen dann immer so, du, Frau Müller. Du, Frau Müller. Ja. Können wir das und das machen? Aber das habe ich auch immer gemacht in der Grundschule. Das ist ein bisschen inkonsequent, finde ich irgendwie. Aber ist auch sympathisch. Ich finde es aber auch irgendwie unsinnig, die Klassenlehrerin in der Grundschule zu siezen. Ganz ja, ehrlich. Natürlich. Weil es ist irgendwie eine total enge Beziehung. Du hängst irgendwie ständig aufeinander. Dann kann man sich auch, finde ich... Kann man sich auch mal siezen. Okay. Ich finde das total krass. In der Grundschule, die haben so abgedrehte Namen teilweise. Also bei mir sind ganz viele Finns. Ja, okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, weiß ich Finns. Nicht. Also zu meiner Zeit waren die Mädchen noch, auch Finn? Oder? Ja, auch teilweise die Mädchen Finn. Heißen Finn. Finn. Ja. Nur das Ding ist halt, ne, Finn mal so ein Jung, wenn er weg ist. dieser Witz wurde Ihnen präsentiert vom Duden. Nee, ich frage mich, wann ist es soweit, dass Eltern vielleicht ihre Kinder auch direkt nach technischen Geräten benennen, zum Beispiel Siri. Ja. Siri, Alexa, gibt mir gut, gibt es sowieso schon. Denke ich auch. Cortana. Solche Sachen. Ja. Vielleicht noch eine Geschichte aus meiner Kindheit. Da hat mich meine Schwester draufgebracht. Das ist so ein bisschen witzig gewesen. Denn wir sind ganz früher sind wir immer campen gefahren, waren noch ganz viel in Schweden. Und da waren wir auf einem Campingplatz mit so einem See und so einem Floß. Und da saß ich mit meinen Eltern am Zelt und meine Schwester ist auf dieses Floß gegangen und so gepaddelt. Also man konnte sich da so rüberziehen, das ist so ein Floß, wo man sich selbst über den See ziehen kann, falls du ja. dir was vorstellen kannst, genau. Ja. Und dann hörte man sie irgendwann nur noch weinen und das kam immer näher und wir fragen uns so, hä, was ist denn jetzt passiert, aber irgendwie Bienenstich oder sowas. Oh, lecker. Und dann kam meine Schwester triefend nass von diesem See wieder, weil sie vom Floß gefallen war. Oh, ist ganz schön gemein, dass wir es jetzt über deine Schwester kaputt lachen. Aber liebe also, Grüße ja. an dich. Liebe Grüße an meine Schwester. Ja, meine liebste Lieblingsschwester. Genau. Ja, an sich kann man auch sagen, in diesem Praktikum müssen wir natürlich auch außerunterrichtliche Stunden abhalten. Und ich war jetzt letztens im Hort. Ja. Erzähl noch mal, wie du die Leute nennst, die im Hort arbeiten. Hortner? Hortner. Könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Wort schon mal gehört habt? Ihr habt es noch nie zuvor gehört. Alle aus dem Osten kennen das. Das sind die Hortner. Ja, sorry, dass ich Bessie bin. Und das, also das war auch das erste Mal und höchstwahrscheinlich auch das letzte. Denn, weiß ich nicht, ich bin froh, dass ich Lehrer werde und kein Horterzieher. Denn du bist ja ständig am Ackern, dass sie sich da nicht gegenseitig zerfetzen. Also, nicht umbringen. Wir wollten wieder, bin ich mit so einer Gruppe Jungs rausgegangen, wir wollten wieder nur Fänger spielen. Und das ist komplett eskaliert. Also da habe ich auch zwischendurch an meinen erzieherischen Fähigkeiten gezweifelt, weil irgendwie zwei Jungs, wir haben ganz normal angefangen, so einer ist Fanger, dann geht's los, bam, bam, bam, immer hin und her. Dann hieß es auf einmal, erst zweimal Fanger, also doppelter. Und dann musst du irgendwie zweimal das abgeben. Und dann hat er einen berührt, aber der wollte das nicht so richtig akzeptieren. Und dann hat er den die ganze Zeit angeschrien und beleidigt. Und der angeschrien wurde, dem hat das natürlich nicht so richtig gepasst. Und dann haben sie sich gegenseitig gejagt. Und ich stand dann nur so da und dachte mir so, wie ist mir das jetzt so aus der Hand geglitten, dass, also. Das heißt, die haben sich die Regeln selbst ausgedacht, oder was? Ja, wie ich das bei Billard mache. So wie du das immer bei Billard machst, weswegen ich immer verliere, weil Nils sich während des Spiels die Regeln neu ausdenkt. Ja. Aber also da muss ich auch sagen, da können Kinder echt richtig gemein sein auch manchmal, weil wir wollten dann Fußball spielen und haben Mannschaften gewählt und einer wurde partout einfach in kein Team gewählt. Er war erstmal der Letzte. Und ich so, ja, du musst in das Team. Nee, wir wollen dich nicht, geh in das Team. Ah, nee, geh mal lieber in das Team. Und nee, wir wollen dich nicht, geh mal. Und das hasse ich, dieses ganze Rumdiskutieren. Ich hasse es. Wo ich dann auch so da stand und sagt mir so, nee, ihr nehmt den jetzt und dann geht's los. Aber der war ja schon heulend wieder aus dem Ballkäfig rausgelaufen. Und das tut mir dann auch so ein bisschen leid, weil, wo ich mir so sage, das ist eigentlich ein ganz netter Junge. Und der ist ein bisschen besonders, er trägt seinen Pullover auch manchmal falsch rum, absichtlich. Das ist echt sympathisch, aber ja, er geht halt gegen den Strich. Ja. Da muss ich, zum Glück geht er nicht auf dem Strich. Das hoffe ich. Also da können Kinder manchmal echt grausam sein. Ich habe noch ein paar Sachen aus meiner Kindheit. Genau, erzähl mir mal. Weil du gerade auch schon von deiner Schwester erzählt hast. Ich habe als Kind mal, das war noch in der, ich sag mal, in der oralen Phase. Da, also für alle, die das nicht wissen, das ist die Phase, in der man gern alles in den Mund steckt. Ja. So. Von wann bis wann ist die? Das erstes bis zweites Semester. Mann, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wann das ist. Mit eins oder so. Die Erzieher, die das hören, können uns ja schreiben, wann die orale Phase ist. Stimmt, deshalb haben die Erstes die ganze Zeit ihre Daumen im Mund. Gut gerettet. Schön. Genau. Ja, dann krabbelt man so durchs Haus oder läuft durch die Gegend. Und dann lag bei uns halt im Flur so eine Biene auf dem Boden. Und dann habe ich halt mal so eine Biene gesnackt. Meine Mutter hat das gesehen. Nein, nicht essen. Und ich kau so auf der Biene rum. So, weißt du, so wie Chuck Norris, der isst kein Honig, der kaut Bienen. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Ja. Ich habe sie dann doch ausgespuckt. Sie hat mir nicht so gut geschmeckt. Und ein anderes Mal, da war ich schon ein paar Jahre älter, habe ich mal unser Auto kaputt gemacht. Was anschließend auch verkauft werden musste. Wir waren in Dänemark im Urlaub. Das ist eigentlich irrelevant, aber wir waren im Urlaub und ich habe Muscheln am Strand gesammelt, weil Kinder sammeln Muscheln. Ja. Toll. Und dann habe ich mich davon geschlichen und habe mich ans Auto gesetzt. Und dann irgendwann auch meine Mutter so, ja, wo ist jetzt eigentlich Felix hingelaufen? Sie war bestimmt nicht weit weg, so, aber sie hatte mich gerade nicht gesehen. Wo ist eigentlich Felix hingelaufen? Und dann saß ich halt am Auto und habe schön mit den Muscheln den Lack abgekratzt. Oh, da fällt mir ein, das habe ich mit Wachsmalstiften, habe ich mal das Bett von meinen Eltern einfach so. Ich bin aufgewacht, dachte mir so, gut, jetzt schnappst du dir den Wachsmalstift und malst das Bett von deinen Eltern an. Das ist auch geil. Waren deine Eltern da gerade auch im Ja. Ach so. Die haben, sind dann auch aufgewacht, haben sie gefragt, was macht der da? Das ist aber süß. Ah ja. Nee, ich hab mal, ich hab mir früher, man denkt sich als Kind immer so Geschichten aus, irgendwie was passiert. Und ich hab mir einmal die Geschichte irgendwie ausgedacht, dass ich Besuch kriege. Und da muss ich das Haus schön vorbereiten. Und dann habe ich Klopapierrolle genommen und das im ganzen Haus verteilt, weil ich irgendwie dachte, das sieht schön aus. Und ja, das war dann so mein erster Prank. Kann man mal machen, ne? Hast du noch Geschichten? Ja, nur was Kurzes. Okay, passt auch. Denn jetzt, die große Pause ist fast um. Die ist fast rum. Wir haben gut unterhalten. Als ich im Praktikum war, habe ich auch im Matheunterricht hospitiert. Und es war 4. Klasse. Und da haben wir gerade den Zahlraum erweitert auf 1 Million. Millionen Zahlen, siebenstellige Zahlen. Und dann hat die Lehrerin halt erstmal zur Einführung gefragt, was lass du jetzt schon? Naja, damit wir so das Einkommen, was wir mit unserem Podcast haben, auch in Zahlen verpacken. Ja, das mich hat auch letztens jemand gefragt, ob wir damit Geld verdienen. Da habe ich gesagt, ja klar, 10 Euro pro Podcast und pro Aufruf, normal. Nein. Ja, sie haben die Millionen eingeführt. Und dann hat die Lehrerin gefragt, ja, woher kennt ihr denn aus eurem Alltag so Zahlen, so hohe Zahlen, so Millionenzahlen? Und dann hat die, dann haben die Kinder sich gemeldet. Dann kam so geile Antwort, einfach so, ja, wenn ich einkaufen gehe. Und dann auch so, wo gehst du einkaufen? Wo gehst du denn einkaufen? Oder, ja, so, wenn man so Miete zahlen muss. Das muss man sich vorstellen, ja. Ich glaube, keines von den Kindern hat Eltern, dass so hohe Mieten zahlen muss. Also ich glaube sowieso nicht, dass du irgendwo eine Miete von 1 Million zahlen musst. Hollywood vielleicht, aber. Ja, in Hollywood. Da sind wir noch nicht. Nee, und dann ging das weiter. Und dann kommen einfach auch so großartige Fragen, wo du gar nicht drüber nachdenkst. Aber so zum Beispiel, ja, Berlin ist eine Millionenstadt. Warum? Und dann, boah, ey, vielleicht, weil da 1 Million Leute wohnen. Ja, wow, das war dann so, das war dann schon voll viel für die Stunde. Ja. Das war schon voll gut. Und dann kam die Masterfrage, wie viele Einwohner hat Deutschland? Da müssen wir kurze Pause machen. Das könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, das ändert sich ja auch während des Podcasts, weil ja Kinder geboren werden. Ändert sich ja die Zahl. Da kannst du gleich nochmal das von Kanada-Referat mit der Einwohnerzahl erzählen. Oh ja, ja erzähl das mal zum Abschluss. Oh ja. Genau. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Ja, da gibt's so Vorschläge. So geil. Ja, 20.000? Und dann ein Kind, dann so, ja gut, das ist ein bisschen zu wenig, sagt die Lehrerin. Und dann meldet sich ein Kind, sagt, 80.000 Millionen. Dann so, ja gut, die Zahl gibt es nicht, aber netter, aber naja, gut. Jetzt erzählen wir mal die Gesamtheit von Kanada. Weil, also es gibt dieses berühmt-berüchtigte Kanada-Referat, das haben wir vorletztes Semester haben wir das ausgearbeitet, Felix und ich, im Rahmen eines Seminars. So ein bisschen Daten, Fakten über Kanada und wie die halt ihre Kinder da behandeln. Und, wir haben den Vortrag recht spät halten müssen, weil sich das immer ein bisschen verschoben hat, weil die anderen haben 1000 Jahre länger gesprochen als wir. Ja, wir waren auch die letzte Referatsgruppe. Ja. Irgendwie. Weil uns die Dozentin so gemocht hat. Und dann bin ich zur Einwohnerzahl gekommen. Dann habe ich so gesagt, ja, also Kanada hat, ich glaube, 65 Millionen Einwohner. Aber ich meine, das hat sich mittlerweile wahrscheinlich schon ein bisschen geändert, weil wir sollten den Vortrag ja vor 3 Wochen halten. Sind ja ein paar neue dazugekommen. Sind ja ein bisschen was dazugekommen. Genau. Das hat auch, also hat jetzt nicht den Anklang in der Seminargruppe gefunden, wie wir uns den erhofft hatten. Dieses Referat bestand nur aus Witzen, die wir vorbereitet hatten, über die keiner gelacht hat. Wir haben das Referat sogar geprobt im Keller, im Studentenkeller, haben wir die PowerPoint auf dem Handy gezeigt und das Leuten erzählt. Ja. Da fanden es die Leute auch noch ein bisschen lustig, glaube ich. Aber da ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, die Humor-Sense ist uns da entwichen. Die ist uns flöten gegangen, genau. Dann ist das im Seminar nicht mehr so gekommen. Aber naja. Okay, wir kommen zum Ende dieser Folge. Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Der Pausengong erklingt bestimmt. Jetzt. Genau, jetzt ist er erklungen. Ja. Und vielleicht machen wir noch so ein bisschen ein Recap so. Wir finden es richtig gut. Wir haben gesehen, 260 Leute haben die erste Folge gehört. Vielleicht haben auch einfach ganz viele ganz oft auf Neuladen und Play gedrückt. Hoffentlich waren das nicht wir selbst. Und ja, auch die zweite Folge ist sehr gut angekommen bei euch. Ja, also das freut uns auf jeden Fall. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Und vergesst auch nicht, ihr könnt unsere Facebook-Seite liken. Es ist die große Pause für die es noch nicht geliked haben. Dann seid ihr immer up to date, genau, was wir für Folgen rausbringen. Wir versuchen das immer Mitte der Woche zu veröffentlichen. Aber wenn wir mal eine Doppelfolge haben, dann wisst ihr auch Bescheid. Dann würde ich sagen, ne, Leute, ab mit rein mit euch, ne? Damit ihr den Unterricht jetzt nicht weiter verpasst. Und wir wünschen euch noch ein bisschen Spaß. Nicht bummeln!